Schön ist das Leben zur Freude gegeben. Gott schuf die Welt und er sprach, sie ist gut. Danket dem Schöpfer und preist seine Güte. Freuet euch alle und seid wohlgemut. Die Freude ist das Licht des Lebens, ein Sonnenstrahl von Gott. Erhellt alle dunklen Stunden und wendet jede Not. Seht, wie viel Freuden der Herr uns bereitet, Blumen und Wälder und Berge und Seen. Freuet euch alle, denn Gott gab uns Lieder, Gott gab uns Freunde, dass sie mit uns gehen. Freude ist das Licht des Lebens, ein Sonnenstrahl von Gott. Erhellt alle dunklen Stunden und wendet jede Not. Freuet euch alle und lobet den Herrn, wenn auch im Leiden die Sonne nicht scheint. Freuet euch alle, seid froh unter Tränen. Gott gab sein Wort, ich bin stets euer Freund. Die Freude ist das Licht des Lebens, ein Sonnenstrahl von Gott.